Da war mal eins in Fischer und Sühne fru. Da waren zusammen in Pisput, dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelt. Und hier angelt und angelt. So seht ihr auch eins bei der Angel und seht jümmer in das blanke Water hinein. Und ich seht und seht. Da ging der Angel do Grund, deep inner. Und als ich so herubhalt, so halte ich einen großen Butt herut. Da seht der Butt duem, hör mal, Fischer, ich bitte, lass mi leben. Ich bin kein rechten Butt. Ich bin verwünschten Prinz. Wat helpt di dat, dat du mi tot magst? Ich würde doch nicht recht schmecken. Set mi wieder in dat Water und lass mi schwemmen. Oh, sagte der Mann, du brauchst nicht so viel Wörter marken. Ein Boot, das brechen kann, hat ich doch wohl schwemmen laten. Mit des seht ihr im Wetter in dat blanke Water. Da ging der Butt zu Grund und lädt in den langen Striepen Blut achter sich. Da stünde Fischer ob und ging nach seine Froh in Pisspott. Mann, sagte Froh, hast du heute nix fungen? Nee, sagte Mann, ich füng ihn Butt, das seht ihr wird den verwünschten Prinz, da heb ich ihm wieder schwimmen laten. Hast du dir denn nix wünscht? Sagte Froh. Nee, sagte Mann, was schul ich mir wünschen? Sagte Froh. Dat ist doch ävel. Hier man jümmer in Pisput du wähnen. Dat stinkt und ist so eklig. Du hattst und doch in Lüt je Hüt wünschen kund. Gar nur hen und rob ihm. Säg ihm, wie wählt ne Lüt je Hüt heben. De deit dat gewiss. Ah, sagte man. Wat schu ich do no hängen. Ih, sagte Froh. Du hättst ihm zu fungen und ihr hättst ihm wieder schwemmen laten. He deit dat gewiss. Gar, Glück hen. Der Mann wohl noch nicht recht, wohl aber sind froh ook nicht zu wettern sind und ging hin nach der See. Als sie dort kam, würde sie ganz grün und gel und gar nicht mehr so blank. So ging sie dann und sät, manche, manche Timpete, Butje, Butje in der See, meine froh die Isabel, will nicht so, als ich wohl will. Da kam der Butt an Swem und sät, na, wat will sie denn? Ah, sagte Mann, ich heb dir doch fungen hat. Nu seht mein Froh, ich hat mir doch wat wünschen schuld. Se mag nicht mehr in Pisput waren, so wohl gern hin hüt. Gau mein Hen, sagte Butt, se hätt se all. Da ging der Mann hin und seine Froh seht nicht mehr in Pisput. Das dünn aber sehn lüt die hüt und seine Froh seht vor der Tür ob eine Bank. Da nöm seine Froh ihm bei der Hand und seht zu ihm, komm mal herin, sü, nu ist das doch viel besser. Da gingen sie hinein und in der Hütte war in Lütjen Fürplatz und in Lütje herrliche Stuf und Kammer, wo ihm ihr Bett stünn. Und Käg und Spüsekammer, allens ob dat Beste mit Gerät shoppen und ab dat Schönste ungepflegt, Tintüng und Mischen, wat sich dorn hört. Und ach, da war's auch in Lütjen Hof mit Höhnern und Ernten und in Lütjen Gorn mit Grönigkeiten und Aft. »Sö«, sagte Froh, »ist dat nicht nett?« »Ja«, sagte Mann, »so schalt blieben, nur will wir recht vergnügt leben.« »Dat will wir uns bedenken«, sagte Froh. Mit des eten se wat und gingen zu Bett. So ging dat wohl in acht oder fährt ein Tag, doch sagte Froh, »Ach, hör Mann, du hütt es auch go zu eng und der Hof und der Gorn ist so klein. Der Butt hat uns wohl ihn größer Hut schenken kund. Ich muss wohl in einen großen Steen ans Lott warnen. Geh hem, Tom Butt, ich hat uns ins Lott schenken. Ach, froh, sagte man. Der Hüt ist ja gut noch. Wat will wir ins Lott wohnen? I wat, sagte froh. Geh du man hen, der Butt kann dat jümmer tun. Nee, froh, sagte man. Der Butt hätt uns erst de Hüt geben. Ich mag nur nicht allweder kam. Der Buttmoor steht vertreten. Gar doch, sagte Froh. He kann da recht gut und deitet gern. Gar du man hen. Dem Mann wirst sein Herz so schwor und wohl nicht. he seht bei sich Söwen, dat is nicht recht. He ging aber's doch hin. Als sie an die See kommen, wör dat Water ganz wiegelet und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gel, doch wörten still. Da ging he's dann und seht, manche Timpetee, butje in der See, meine Frude Isabel will nicht sorg, ich wohl will. Na, wat will sie denn? Sette Butt. Ah, sette Mann half bedrüft. Sie will in groten Szenen ans Lott warnen. Gar man hen, sie steit vor de Dörr, sette Butt. Da ging der Mann hen und dacht, die wohl nach Haus garn. Ah, sie awas da köm, so stünde an groten Szenen an Palast. Und sine Frau stünd eben ob de Trepp und wohl hinin garn. Da nehm sie ihm bei der Hand und sät, komm mal herein. Mit des ging hi mit er hinin, und in dem Slot wär eine grote Dehe mit Marmelstenern astern, und da wären so viel bedehnt das, drehten de groten Dören ob, und de Wände wären all blank und mit schöne Tapeten, und in de Zimmers lud da goldene Stöhl und Tischen, und kristallenen Kronlüchterns hingen an de Bahn. Und so würdet all des Duven und Kammers mit Fot decken. Und dat Eten und all der beste Wühns dann ob de Tischen, als wenn se breken wollen. Und achter dem Huse wür ob en groten Hof mit Pferd und Kostal und Kutschwagens ob dat allerbeste, ob was do en groten herrlichen Gorn mit de schönsten Blommen und fühne Aftbömer und den Lusthult wie ne halbe Mühe lang. Da wären Hirschen und Reh und Hasen drin und allens, wat man sich jimmer wünschen mag. Na, sette Fru, ist dat nur nicht schön? Ach ja, sette Mann, so schalt ook blöven, nur will wir ook in dat schöne Slot warnen, nur will ma zufrieden sein. Dat will wir uns bedenken, sette Fru, und wählen's bis lappen. Mit des gingen sie zu Bett. Den anderen Morgen wagte Fru zuerst ob. Dat was just dag und seg und jem in Bett dat herrliche Land vor sich liegen. Der Mann rächt sich noch, da steht se mit der Ellbogen in de Seat und sät, Mann, stell ob und kück mal unten im Fenster. Sü, können wir nicht König warden, aber ul dat Land? Ga hen Tom Butt, wie wird König sein? Ach, froh, sät der Mann, wat will wie König sein? Ich mag nicht König sein. Na, sät der Froh, wollt du nicht König sein, so will ich König sein. Ga hen Tom Butt, ich will König sein. Ach, froh, sagte Mann, wat willst du König sein? Dat mag ich gern nicht sagen. Warum nicht? Sagte Froh, ga strax hen, ich muss König sein. Da ging der Mann hen und wär ganz bedrüft, dass sie ne Frau König werden wohl. Dat is nicht recht und is nicht recht, dachte Mann. Hier wollt nicht hingarn, ging aber's doch hin. Und als er an der See köm, da war der See ganz zwart grau, und dat Water gärt so von innen ob und stünk auch ganz fuhl. Da ging es dann und sät, manche Timpetee, butje in der See, meine Frode Isabel will nicht so, ak ich wohl will. Na, wat will sie denn, sätte Butt. Ah, oh, sette Mann, se will König warten. Ga man hen, se ist all, sette Butt. Da ging ne Mann hen, und als sie nahm Palast köm, so würd der Zelot viel gröter woren, mit einem groten Torn und herrlichen Ziratoron. Und de Schild wacht dünn von der Dörr, und da wären so viele Soldaten und Pauken und Trompeten. Und als sie in dat Hus köm, so wär allens von purem Marmelstehn mit Gold und samtne Decken und grote goldene Quasten. Da gingen die Dören von dem Saal ob, da der ganze Hof statt wär, und sinne froh, sit ob einen hohen Thron von Gold und Demant und hat ihn grote goldene Kron ob und den Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstehn. Und ob beiden Süden bei ihren dünnenses Jumpern in eine Reg, jümmer inne ihn Kops Lütja als der andere. Da ging he's dann und sät, ach froh, bist du nun König? Ja, sätte froh, nun bin ich König. da stin hi uns sechse an, und as hi se do ihn flach so ansehen hat, sät hi, ach froh, war let dat schön, wenn du König bist. Nu will wir auch nix mehr wünschen. Nee, Mann, sätte froh, und wir ganz unruhig. Mi warte tüt und wühl allang. Ich kann dat nicht mehr utholen. Gar hin zum Butt. König bin ich, nu mut ich auch Kaiser warten. Ach froh, sätte Mann. Wat wollst du Kaiser warten? Mann, setze. Gar tom butt. Ich will Kaiser sinn. Ach froh, sätte Mann. Kaiser kann ich nicht magten. Ich mag dem Butt dat nicht sägen. Kaiser ist man einmal im Reich. Kaiser kann de Butt joch nicht magten. Dat kann und kann ich nicht. Wat, sätte froh. Ich bin König und du bist mein Mann. Wollte Glück hingehen? Glück, go hin. Kann ich König marken, kann ich auch Kaiser marken. Ich will und will Kaiser sinn. Glück, ga hin. Da muss ich hingehen. Da der Mann aber hingüng, war ihn ganz bang. Und als ich so güng, dacht ich bis ich, tat geit und geit nicht gut. Kaiser ist tot verschamt, der Butt ward am Ende müd. Mit des komm hier an die See, da wird die See noch ganz watt und dick und füng also von innen ab zu gären, dat die so Blasen smäht. Und edet güng so ein Kegwind ever hin, dat et sich so kört. Und der Mann wo grün. Da ging hi stan und zählt, Antje, Mantje, Timpetee, Butje in der See, meine Frude Isabel will nicht so, ak ich wohl will. Na, wat will sie denn? Sette Butt. Ach Butt, sät he, mein Fru will Kaiser warten. Gar man hin, sette Butt, se ist alt. Da ging der Mann hin, und als sie dort kümm, so wird das ganze Slot von poliertem Marmel stehen, mit albastern Figuren und goldenen Zyraten. Für de Dörr marschten de Soldaten, und se blößen Trompeten und slögen Pauken und Trommeln. Aber's in dem Huse, da gingen de Baronen und Grafen und Herzogen, man so as bedehnt das herum. Da magten sie ihm die Dören ob, die von Luther Gold wären. Und als sie hierin kömen, da seht sie froh ob ihnen Thron, die wär von ihnen Stück Gold, und wär wohl 2 Mühl hoch, und hat ihnen große goldene Krone ob, die wär 3 Ellen hoch und mit Brillanten und Karfunkel stehen besetzt. In der einen Hand hatte sie den Zepter und in der anderen Hand den Reichsappel. Und ob beiden Züden bei ihr dors dünnende Trabanten, so in 2 Regen, jümmer in Lüttia als der andere. Von dem allergrößten Rüsen, der wird 2 Mühl hoch, beto dem allerlützten Dwarg, der wird man so groß als mein Lüttje Finger. Und für ihr stünnen so viele Fürsten und Herzogen. Da ging der Mann zwischen Stan und sät, froh, bist du nun Kaiser? Ja, setze. Ich bin Kaiser. Da ging hi stan und besägse sich so recht. Und als sie sehen so'n flach ansehen hat, so seht hi, ach froh, wat lett dat schön, wenn du Kaiser bist. Mann, setze. Wat steichst du da? Ich bin nun Kaiser, nu will ich awas o Papst werden. Gar hem tom Butt. Ach froh, sette Mann, wat wollst du man nicht? Papst kann du nicht warten, Papst ist man einmal in der Christenheit, dat kann i doch nicht marken. Mann, setze, ich will Papst warten, gar Glück hen, ich mut hüt noch Papst warten. Nee, froh, sette Mann, dat mag ich ihm nicht sägen, dat geit nicht gut, dat ist tu grof, tom Papst kann de Butt nicht marken. Mann, wat snack, sette froh. Kann ich Kaiser marken, kann ich auch Papst marken. Gar vor 10. Ich bin Kaiser und du bist mein Mann. Wollt du wohl hängen? Da wo hi bang und güng hin. Im Wör aber's ganz flau und zittert und beeft und die Knie und die Waden slackerten ihm. Und da strägt so ein Wind über dat Land und die Wolken flögen as dat düster wur gegen Abend. Die Bläder weiden von den Böhmern und dat Water ging und brust as karg dat und platscht an dat Eva. und von fern sängen he de Schäpen, de Schöten in der Not und tanzten und sprüngen ob den Bögen. Doch würde Himmel noch so'n bitten blau in de Mitt, aber es an den Süden Tor, Torg dat so recht rub, als is in zwoer Gewitter. Da ging i recht verzüfft stan in den Angst und zählt, Antje, Mantje, Timpetee, Buttje, Buttje in der See. Meine Frude Isabel will nicht so, ak ich wohl will. Na, wat will se denn, sagte Butt. Ah, sagte Mann, se will Papst warten. Ja, Mann, hen, se ist all, sagte Butt. Da ging i hin, und als i durchkäm, so wör das in grote Kirch, mit Ludja Palastens umgeben. Dort drängt i sich durch de Volk. Inwendig, was aber allens mit tausend und tausend Lichtern erleuchtet, und sinne froh, wär in luter Gold gekleidet, und zählt mir ob ohnen viel höheren Thron, und hatte de grote goldene Krone ob. Und immer da war so viel von geistlichem Staat, und ob beiden Süden wär i durchdünnend wie Regenlichter, dat grötze so dick und grot, als der allergrötzte Thorn, bet zu dem allerkleinsten Keckenlicht. Und alle Kaisers und die Königin, die legen Förwein ob Knie und küssten er den Tüffel. Froh, sagte Mann und zeckte so recht an. Bist du nun Papst? Ja, sagte. Ich bin Papst. Da ging hi stan und zeckte recht an und dat wör's, als wenn hi in de hell Sun zeck. Als ich sie do in flach ansehen hat, so sagt hi, ach froh. Wat lädt dat schön, wenn du Papst bist. Se seht aber's ganz tief als ein Boom und rüppelt und rührt sich nick. Doch seht he, froh, nu sieh zufrieden, nu du Papst bist, nu kannst du doch nix mehr warten. Dat will ich nie bedenken, sagte froh. Mit des gingen se beide zu Bett, aber se wör nicht zufrieden. Und die Gierigkeit lädt se nicht slapen, se dacht jümmer, wat se noch warten woll. Der Manns lebt recht gut und fast, hi hat den Tag wird lopen, de Fru aber's kund gar nichts in se lappen, und smäht sich von ehen Süd oder andern de ganze Nacht, und dacht man jimmer, wat's denn wohl wagen kun, und kun sich doch ob nix mehr besinnen. Mit des wohl de Sünn obgarn, und as se dat Morgenrot seg, richt se sich elver end im Bett und seg dorthinnen, und as se ut dem Fenster de Sünn so herup kaum seg, ha! Dachte, kun ich nicht auch de Sünn und de Mann obgarn laten. Mann, setze und stütte mit der Ellbogen an de Rippen. Wag ob, ga hin tum Butt, ich will warten als der lebe Gott. Der Mann war's noch meist in Zlappen, aber sie verschrök sich so, dat he unter dem Bett füll. He meint, he hat sich verhört und rief sich de Ogen und zählt, ach froh, wat zählst du? Mann, setze, wenn ich nicht de Sünn und de Mann kann upgarn laten und Mut dat so ansehen, dat de Sünn und de Mann upgarn, he kann dat nicht utholen und heb keine geruhige Stünd mehr, dat ich se nicht selbst kann upgarn laten. Doch sechse ihm to recht gräßig an, dat de dem so'n Schudder erwerleb. Glück, geh hin, ich will warten als de lebe Gott. Ach, froh, sagte Mann. Und füll vor ihm ob de Knie. Dat kann de Butt nicht. Kaiser und Papst kann i marken. Ich bitte, sla in die und blief Papst. Doch käm se in der Bosheit. De Hoor flögen er so wild um den Kopf, da dreht sich dat Lüfgen ob und gäf ihm ehens mit der Pfot und schreit, ich heul dat nicht ut und heul dat nicht länger ut, wollt du hängern? Doch löbt hi sich de Büchsen an und lebt welch es unsinnig. Buten aber ging der Sturm und brüste, dat die Kumm ob den Föten starren kunden. De Huser und de Böhmer weiden um und de Barge bäften und de Felsstückchen rulden in de See und de Himmel wär ganz pixwart und da dunnert und blitzt und de See ging in so hohe schwarze Bögen als Kirchentüren und als Barge und da hatten Baven all eine witte Kron von Schum ob. Da schrie he und kun sin egen Wort nicht hören. Mantje, Mantje, Tempete, Buttje, Buttje in der See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, ak ich wohl will. Na, wat will sie denn? Sagte Butt. Ah, sagte sie, sie will warten als der lebe Gott. Komm man hin, sie sitzt da wieder in Pissput. Da sitten sie noch bet ob Hüt und düssen Tag.